entsetze dich, mein Herze, nicht entsetze dich, mein Herze, nicht, mein Herze, nicht entsetze dich, mein Herze, nicht. Gott ist dein Trost und Zuversicht und deine entsetze dich, mein Herze, nicht entsetze dich, mein Herze, nicht, mein Herze, nicht entsetze dich, mein Herze, nicht. Gott ist dein Trost, dein Zuversicht.